Ich wurde nach dem 8. Mai geboren. Dem 8. Mai des Friedens Anbeginn. Mir ist bewusst, wem ich das Glück verdanke, dass ich im Frieden aufgewachsen bin.